Aufgabe 1c. A. Hallo, wie heißen Sie? Ich heiße Rati. Woher kommen Sie, Rati? Ich komme aus Indien, aus Neu-Delhi. Aus Neu-Delhi, schön! Danke. B. Guten Tag. Guten Tag. Woher kommen Sie denn? Ich komme aus Ghana, aus Accra. Aus Afrika? Ja, genau. C. Guten Abend. Hallo, wie heißen Sie bitte? Ich heiße Jenny. Hallo, Jenny. Woher kommen Sie? Ich komme aus Thailand, aus Phuket. Wow. D. Hallo. Hallo. Woher kommen Sie denn? Ich komme aus Herat. Afghanistan? Oh,